Kommt schon! Nur ein Hai! Auch wenn manche das behaupten, aber Haie kommen niemals an Land. Also wir gehen einfach nicht ins Wasser und dann passiert auch nichts. Moin und herzlich willkommen zu Episode 94 vom Hai Alarm Podcast. In der Sommerpause sind wir und wir sind Benny, der Geldkoffer der deutschen Hai-Podcast-Szene. Und auch Jörn, der Chemiebaukasten der deutschen Hai-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Und jetzt geht's los. Achtung! Jetzt wird's super, super stark. Stimmt. Ah, Chance verpasst. Naja. Naja. Grüße dich. Guten Tag. Ja, wir sind immer noch in der Sommerpause. Das heißt, wir haben eigentlich nichts Neues zu erzählen, weil... Was Aktuelles zumindest. Ja, genau. Richtig. Und wir besinnen uns sozusagen auf eine alte Folge und schauen uns einen alten Film an, den wir schon mal besprochen haben, also Hai Alarm Classics in dieser Episode, weil uns nämlich jemand vor anderthalb Jahren auf Twitter darum gebeten hat, diesem Film Super Shark ein bisschen mehr Liebe zu gönnen, als er damals bekommen hat bei uns, weil wir den in, weiß ich nicht, 10 bis 12 Minuten, glaube ich, abgefrühstückt haben in der ursprünglichen Fassung. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, würde ich direkt nochmal drauf eingehen, weil tatsächlich haben wir über 20 Minuten den Film eigentlich besprochen. Also ich habe mir das auch zum Teil nochmal angehört. Wow. Dachte mir so, ja, vielleicht finde ich ja noch irgendwo die Aufzeichnung vom letzten Mal. Nee, habe ich nicht. Habe ihn dann neu zusammengefasst. Aber ich war erst ein bisschen überrascht, du erinnerst dich, dass wir den nochmal machen. Aber klar, Wünsche werden erfüllt. Also von den Classics, why not, ne? Genau. Und da würde ich sagen, wenn wir sonst sowieso nichts weiter zu besprechen haben, fangen wir auch direkt an mit dem Klappentext. Shoot. Durch einen verheerenden Unfall bei einer Ölbohrung nahe der amerikanischen Küste kann sich ein gigantischer prähistorischer Riesenhai befreien und frisst sich gnadenlos durch die schwimmenden Badegäste des nahegelegenen Strandes. Die hübsche Marinebiologin Cat Carmichael reist sofort an den Tatort, um zu ermitteln. Doch Ölmagnat Roger Wade stellt sich ihr in den Weg, um seine nicht ganz sauberen Geschäfte zu schützen. Der Hai ist mittlerweile mutiert und kann sich nun sogar an Land fortbewegen. Mit Hilfe des Crazy DJs Dynamite Stevens und einem Superpanzer des Militärs muss Kate einen Weg finden, um das eklige Monster zu besiegen. Wir sehen, wie das Militär einen Strand überwacht. Ein seltsam aussehender Panzer zielt auf das Wasser. Ein riesiger Hai springt an Land und attackiert den Panzer. Dieses Intro ist ein Vorgeschmack auf den Film Super Shark. Eine Woche vorher. Wir befinden uns auf einer schlecht animierten Ölplattform. Zwei Mechaniker versuchen, Teile dieser Ölplattform zu reparieren, die offenbar durch den Einsatz von Chemie kaputt gegangen sind, welche das Unternehmen laut ihrer Aussage reichlich ins Meer kippt. Auf einmal wackelt alles. Es gibt ein Erdbeben und wir sehen, wie sich der Meeresgrund öffnet und dort ein riesiger Hai rausgeschwommen kommt. Dieser rammt erst die Ölplattform, die daraufhin explodiert, und dann zieht er die sinkende Ölplattform mit sich in den Abgrund. Der Geschäftsführer der inhabenden Firma Traymore Industries wird interviewt und spielt das Ganze herunter. Es sei ein Erdbeben, furchtbare Tragödie, Leben geht weiter, dies, das. Währenddessen lernen wir am Strand das Team aus Rettungsschwimmern kennen, die heute Schicht haben. Der schöne Greg, die Aufseherin Taylor und die schüchterne Kaylee. Sie machen sich auf zum Dienst. Kaylee und Taylor gehen gemeinsam zur Bucht, wo Kaylee Taylor erzählt, dass sie Greg ganz toll fände und Taylor ihr doch vielleicht beim Flirten helfen könnte. In der Bucht chillt ein junges Bikini-Babe namens Jill auf einem Boot. Jill, Grüße gehen raus. Sie sonnt sich an Bord, während ein paar Kerle unter ihr rumtauchen und irgendwas am Meeresgrund suchen. Wir sehen, wie der besagte Hai erst an diesem Boot vorbeischwimmt und dann abtaucht, die Taucher frisst und zum Schluss das Mädchen samt Boot oder umgekehrt verspeist. Kurz danach lernen wir Skipper Chuck kennen, der auf seinem Boot abhängt, als eine junge Dame zu ihm kommt und auf eine Zeitungsannonce von Chuck reagiert. Sie heißt Catherine Carmichael, kurz Cat, und möchte sein Boot samt ihm als Kapitän mieten. Sie outet sich als Agentin der Umweltschutzbehörde und möchte zur Unglücksstelle der Ölplattform gefahren werden, um sich dort umzuschauen. Da es während der Überfahrt sicherlich sehr warm ist, zieht sie sich erstmal bis auf den Bikini aus. Der Hai frisst unterdessen irgendwo einen Surfer. Cat nimmt Wasserproben von der Unglücksstelle, bei der überraschenderweise überhaupt nichts zu sehen ist, noch nicht mal zum Beispiel ein Ölfleck. Wieder an Land stellt Cat den Geschäftsführer des Unternehmens zur Rede. Sehr beeindruckend. Was kann ich für Sie tun? Ich habe den Behörden bereits alles gesagt, was wir über den Zusammenbruch der Nautilus wissen. Wir haben natürlich unsere eigenen Untersuchungen laufen und es gibt andere Behörden, die der Sache ebenfalls nachgehen. Ich weiß. Und ich gehöre auch zu der Party. Was wollen Sie von mir? Wir waren äußerst kooperativ und jeder ist zufrieden, da wir alles tun, was wir können. Es gab keine Ölverschmutzung durch diesen Unfall. Öl ist nicht das Einzige, das Wasser verschmutzt, das wissen Sie. Und das heißt? Das Wasser, in dem die Nautilus versunken ist, ist voller Chemikalien. Aber das ist bei so einem Unfall doch auch nicht ungewöhnlich. Sehr viele Menschen sind qualvoll ertrunken durch diesen Unfall. Einige unserer besten Männer waren auf der Plattform, als sie unterging. Viele waren persönliche Freunde von mir. Mein tiefstes Beileid. Vielen Dank. Haben Sie einen Funkspruch von der Bohrinsel erhalten, während der Unfall gerade passierte? Haben wir. Und der Inhalt? Es war die reinste Panik. Ich würde die Aufnahme gerne hören. Es gibt leider keine. Es gab eine Verbindung zu unserer Festlandanlage, die zu der Zeit nicht aufgezeichnet hat. Das ist ja sehr praktisch. Sie sind Meeresbiologin, habe ich recht? Richtig. Der natürliche Feind von Bohrinselbetreibern. Nicht gleich so hart. Ich war nur neugierig. Hören Sie, wir sind sehr stolz auf unser Umweltengagement. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen. Zufällig mag ich Fisch. In der Pfanne gebraten oder gekocht? Sushi eigentlich. Entsprechend verabreden sich die beiden zum Dinner am selben Tag. Cat sucht im Anschluss das Krankenhaus auf und will mit einem Überlebenden des Unglücks sprechen. Sie darf zu Mr. Jenkins. Dies war einer der beiden Arbeiter in der Werkstatt der Plattform von vorhin. Es gab deshalb keinen Ölflecken im Meer, sagt er, weil die Plattform selber noch gar kein Öl gefunden hat. Der Boden, den sie durchbohren wollten, war so fest, dass sie kaum durchkamen. Daraufhin hat die Firma heftige Chemikalien in den Schacht gekippt, um das Gestein zu lockern. Er erzählt außerdem von dem Riesenhai, der die Plattform nach unten gezogen hat, nachdem der Boden aufgebrochen ist. Ich werde leugnen, Ihnen was gesagt zu haben. Aber weil Sie ein Fischdoktor sind und so, vielleicht glauben Sie mir ja. Aus dem Meer kam plötzlich etwas Großes. Etwas wirklich Großes. Es schnellte hoch, schnappte den Kran und zog die ganze Bohrinsel nach unten, während ich nicht ins Rettungsboot gekommen wäre. Ich hatte Glück. Was war es? Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war ein Hai. Ein fürchterlicher Riesenhai. Fast übergangslos sehen wir jetzt ein U-Boot, welches offenbar in der Nähe durch die Gegend fährt und auf seinem Radar etwas Komisches und Großes entdeckt. Den vertikalen Ausweichversuch geht das Objekt mühelos mit, was die Stimmung an Bord etwas runterzieht, denn das ist natürlich der Hai, der in dieser Einstellung so groß wie das U-Boot selbst ist. Der Hai rammt das U-Boot und die Marines an Bord wehren sich mit Torpedos. Der Hai greift wieder an und das U-Boot explodiert. Das ist keine Absicht gewesen mit dem vertikalen Ausweichversuch und dann etwas runterzieht mit der Stimmung. Fand ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war keine Absicht, das war trotzdem fantastisch im Nachhinein. Ich klopfe mir kurz auf die eigene Schulter. Zu Recht. Cat trifft sich wie verabredet mit dem Geschäftsführer zum Dinner. Allerdings hat sie nicht vor, mit ihm etwas zu essen. Sie hat die Wasserprobe dabei, die sie am Unglücksort aufgesammelt hat. In seiner Küche holt sie ihren Chemiebohrkasten raus und zeigt ihm, wie sie sein Vorgehen genau durchschaut hat. Kaliumfeldspat ist ein Mineral. Mit saurem Wasser gemischt hydrolysiert es zu Kalionit, zu Quarz und zu Kaliumhydroxid. Hören Sie, ich bin nur ein simpler, einfacher Bürotyp. Ich bin kein Wissenschaftler. Wovon reden Sie? Diese Formel dient der Herstellung eines chemischen Verwitterungsmittels, zum Aufbrechen von Felsoberflächen geeignet. Solchen zum Beispiel, über denen Ihre Ölplattform schwamm. Ich fürchte, ich folge Ihnen nicht ganz. Okay. Ich will es gerne für Sie zusammenfassen. Bitte. Sie bohren auf hartem Stein und Sie kommen nicht durch. Also schütten Sie einen hydrolysierenden Stoff in den Schacht, um durchzubrechen, aber Sie haben zu viel benutzt. Und aus diesem Grund wird der Boden unter Ihrer Bohrinsel brüchig. Hören Sie, das ist doch eine Spekulation. Die Bohrinsel geht durch ein selbstverschuldetes Erdbeben unter. Dutzende Menschen sind tot. Und das Meer ist vergiftet. Und Sie wollen behaupten, dass Sie das alles von einem kleinen Teststreifen ablesen können? All das. Unterdessen sind Kaylee, Taylor und Greg in der Bar am Strand zu ihrer Afterwork-Party, während dort der Bikini-Contest stattfindet. Der wird moderiert von dem fantastischen Dynamite Stevens. Die Siegerin kann ein Fotoshooting am Strand gewinnen und Kaylee denkt sich, das ist meine Gelegenheit, und sie springt spontan auf die Bühne, zieht sich aus und gibt ihr Bestes, ihre Kurven zu präsenten, aber leider nutzt Greg, den sie eigentlich damit rumkriegen will, ihre Abwesenheit, um mit Taylor rumzuknutschen. Dabei hat er doch kurz zuvor Kaylee noch ein Amulett zum Geburtstag geschenkt. Das ist alles ganz furchtbar, deswegen verlässt Kaylee enttäuscht die Bar. Der Geschäftsführer Roger Wade hat einen Gast. Und der sieht so sehr nach bösen Buben aus, dass Christopher Lee neidisch werden würde. Demgegenüber gibt er offen und direkt zu, Chemikalien genutzt zu haben. Außerdem erzählt er ihm, dass Cat offenbar Bescheid weiß. Und Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dieser alberne Zaubertrick mit dem Wasserglas und der Zitronenscheibe irgendetwas beweisen kann. Sie machen sich zu viel Sorgen. Ich weiß nicht, Sie schien mir verdammt selbstsicher. Also gut, wenn Sie sich Sorgen machen, dann würde ich Ihnen etwas vorschlagen. Die beste Verteidigung ist immer noch ein guter Angriff. Werfen Sie etwas Geld raus und finden Sie eine Schwachstelle bei dieser Dr. Carmichael. Jede Rüstung ist irgendwo undicht, ein Versuch lohnt sich. Am Strand weint sich unterdessen Kaylee den Frust aus der Seele, als Taylor dazustößt und gerade noch versucht, sich zu entschuldigen. Aber während die beiden über den Sinn des Lebens reden, wird ihr selbiges beendet, denn der Hai stattet ihnen einen Besuch ab. In der Bar trifft Cat währenddessen auf Skipper Chuck und bucht sich für den nächsten Tag einen weiteren Trip auf seinem Boot. Rettungsschwimmer Greg erscheint am nächsten Morgen alleine zum Dienst. Er wundert sich, schaut durch sein Fernglas und sieht am Strand eine Spiegelung. Die kommt von dem Amulett, was er abends Kaylee geschenkt hat. Dann wird auch er gefressen. Schade. In einer kurzen Sequenz sehen wir Geschäftsführer Roger Wade, wie er geheime Dokumente von seiner Sekretärin erhält, sich freut und sie dann beauftragt, eine große Menge Bargeld abzuheben. Offenbar hat er etwas über Cat herausgefunden. Die ist währenddessen draußen an der Unfallstelle. Ihr und Skipper Chuck fällt auf, dass keinerlei Fische in der Gegend sind. Aber das Radar zeigt nur ein Objekt, und zwar ein riesiges. Was ist das denn? Fragen die sich. Ein Mordshai ist das, Freunde. Er umkreist das Boot, bis Chuck auf Cats Anweisung hin das Funkgerät ausschaltet. Der Hai verzieht sich. Sollte das die Lösung sein? Die beiden Gewinnerinnen des Bikini-Contests vom Vorabend werden zu unterirdischer Musik in einer äußerst cringigen Szene am Strand von einem zwielichtigen Hobbyfotografen abgelichtet. Plötzlich taucht im Hintergrund der Hai auf. Angelockt vom Radio, was die ganze Zeit dudelt? Der Hai springt an Land und ist der ultimative Partycrasher. Kann der sich etwa an Land fortbewegen? Die beiden Models und der Fotograf werden es mangels Leben niemand erzählen können. Boss Wade hat erneut Cat zu Besuch in seinem Anwesen. Er gibt ihr gegenüber ein bisschen zu, dass bei dem Unglück ein bisschen was faul war. Viel wichtiger ist jedoch, er hat herausgefunden, dass Cat gar nicht zu der Behörde gehört, von der sie es vorgibt, und will deshalb sie mit Geld bestechen, damit sie endlich Ruhe gibt. Hören Sie, Catfish, ich mag Sie. Wir brauchen keinen Ärger zwischen uns. Ich glaube nicht, dass das Hydrolysierungsmittel schuld ist. Ich glaube, es war ein Erdbeben. Wie Sie es schon gesagt haben, ich glaube es wirklich. Und was ist das? Eine Menge Geld. Hören Sie, ich möchte, dass Sie das Geld nehmen, in die Welt hinausziehen und Gutes damit tun. Okay, gehen Sie nach Alaska, gehen Sie nach Japan, gehen Sie wohin Sie wollen. Und üben Sie dort Ihren Zauber auf echte Umweltschurken aus. Glauben Sie mir, ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie würden schon lügen, wenn es ums Frühstück geht. Nur bei einer vom Aussterben bedrohten Art. Hören Sie, ich habe nicht meine eigene Bohrinsel zerstört. Das glaube ich Ihnen sogar. Das chemische Verwitterungsmittel hat das Erdbeben verursacht. Und es hat das Wasser verseucht. Aber es hat nicht Ihre Ölplattform zerstört. Deswegen bin ich hier. Was? Ihre Bohrinsel wurde von einem Riesenhai zerstört. Ich meine nicht einen Ihrer Ölkumpel, sondern einen echten Riesenhai. Danke für das Geld. Cat besäuft sich frustriert in der Bar, wobei man eigentlich an dieser Zeitpunkt gar nicht sagen könnte, warum sie frustriert ist, aber egal. Und Chuck kommt dazu. Sie gibt ihm gegenüber zu, dass sie nur so tut, vom OIB, also von dieser Umweltschutzbehörde, zu sein. Ihr Bruder ist viele Jahre zuvor bei einem Schiffsunglück eines Öltankers gestorben, bei dem Haie im Wasser waren und die Überlebenden gefressen haben. Sie hat sich geschworen, jeden zu zerstören, der für Jimmys Tod verantwortlich ist. Also Ölkonzerne und Haie. Geschichten, die das Leben schreibt. Ja. Abends soll übrigens eine große Party am Strand stattfinden, denn sonst wäre es ja kein Haifilm.

Mein Gott, da fühlt man sich doch direkt zurückversetzt. Ach Gott, ich habe diesen Film so lange nicht gesehen. Also danke noch einmal für den Wunsch, dass wir den nochmal besprechen. Das ist so ein Film, der steht bei mir im Regal und ich freue mich darüber immer, wenn ich so drüber scrolle, in Anführungszeichen. Aber ich gucke ihn dann doch wieder nicht, weil, das muss man fairerweise auch sagen, so bescheuert und so großartig wie dieser Film ist, so langweilig ist er an vielen Stellen auch. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Ja, was heißt gleich? Also das sind einfach wahnsinnig viele unnötige Side-Stories, ne? Du denkst immer so, ja, okay, vielleicht hat das jetzt irgendwie noch was damit zu tun und so. Also jetzt zum Beispiel diese ganze Geschichte mit den Rettungsschwimmern oder dem Bikini-Contest, das ist ja einfach nur Füllmasse. Also wirklich einfach Füllmasse. Es ist wirklich krass. Ja, genau. Das kann man genau so zusammenfassen. Der Film besteht aus Füllmasse. Der ist im Prinzip wie so ein, ja, wie so ein Blauhai als Film. Außen Hai. In Füllmasse. Sehr gut. Aber apropos Füllmasse, es gibt viele Bikini-Babes. Also die. Schön, ja, danke. Die haben, das haben wir auch damals schon besprochen, dass das einer der Filme ist, die die drei großen B des High-Films ernst nehmen. Wiederhol sie doch bitte gerne nochmal für unsere Hörer: Blut, Bikini-Babes und blöde Sprüche. So ist es. Blöde Dialoge ist, glaube ich, das Original. Aber okay. Ja. Genau. Und das haben sie hier wirklich. Gut, das, also diese, die drei Säulen, sag ich mal, die haben sie auf jeden Fall serviert, sag ich mal. Ja, definitiv. Fangen wir vielleicht mit den ganzen obvious Sachen an. CG High, komplett für den Arsch. Voll krass. Kannst du komplett weghauen. Also der ist ja eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig alt. 2011. Ja, also sieht echt scheiße aus. Das... Ja, also erstmal die Umsetzung, aber dann auch die Ideen. Also dieser Panzer ist nicht deren Ernst, bitte. Ja. Das ist oder was? Ich habe es damals schon nicht verstanden. Ich verstehe es heute immer noch nicht. Warum sollte man so ein Ding bauen, was läuft? Also sie erklären es ja im Film so, ja, fürs Gebirge von Afghanistan. Hm? Ja, genau. So, aber es ist halt kompletter Unfug. Und warum ist der besser als ein fahrender Panzer? Und dann noch der Kampf zwischen dem Panzer und dem Hai. Das ist ja an Trash nicht zu überbieten. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und wie der Hai da den Strand lang robbt, das ist ja wohl der, das ist unglaublich, wie das animiert ist. Das ist absolut trashig. Also ja, alles daran. Also auch so Texturen, ne? So auch diese komische Ölplattform und alles, was unter Wasser stattfindet, sieht einfach ja so ein bisschen so eine Grafik wie damals bei Doom. Ja, finde ich. Genau. Ne, so flach. Ach, ja. Schwierig. Geräusche, same. Also der Hai klingt einfach bescheuert. Großartig. Finde auch gut, dass der nur einmal gegen diese scheiß Plattform schwimmen muss und alles fängt sofort an zu brennen. Es explodiert alles komplett sofort. Alles, direkt. Es ist genau wie das U-Boot, was explodiert. Ja. Der Hai rammt gegen das U-Boot und die Reaktion des U-Boots ist, ich explodiere. Ja, vollkommen normal. Vor allem unter Wasser. Ja. Was ich wirklich gut fand, war gleich vorne an in dieser Strandszene, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen. Und ich weiß, dass wir das beim ersten Mal auch schon gesagt haben. Kein Mensch an diesem Strand weiß, dass er wirklich in diesem Film ist. Ja, stimmt. Und dann, ne, wir sehen also, die Kamera filmt irgendwelche Unbeteiligten und da ist richtig was los. Und die verhalten sich einfach so, als würden sie gar nicht gefilmt werden. Also mutmaßlich haben sie das aus dem Lieferwagen gemacht. Und wir hören aber diesen supergeilen Song Super Shark, Super Shark. Das hat mir wirklich gefallen. Den mochte ich. Ja, das ist geil. Ja. Das hat Hit-Charakter. Absolut. Auf jeden Fall Kultpotenzial, will ich glaube ich sagen. Ja. So ein bisschen das wie fand ich auch gut. Der Soundtrack von Sharkula. Genau, ja, richtig. Ja, der ist halt wirklich gut. Also, ja, das stimmt. Genau. Ja, und wie immer, Taucher sprechen natürlich mit Mundstück drin, ist ja vollkommen klar. Habe ich auch aufgeschrieben, genau. Und während die unten sich Mundstück im Mund unterhalten, ist diese Jill ja oben, ne? Mhm. Und ist ja, will sich ja sonnen und ist genervt von ihren Freunden da unten. Die ständig was von ihr wollen über Funk. Genau, total nervig, dass da Leute, die unten tauchen und was mit der Erdoberfläche kommunizieren wollen. Ja. So weit kommt das noch. Und dann zieht sie ja die Kabel raus, ne? Genau. Und dann kommt aber der Hai und sie will die wieder erreichen und will die Kabel wieder ins Funkgerät zurückstecken. Das sind, glaube ich, so Bananenstecker. Ja, genau. Und sie fummelt da rum, aber sie steckt die gar nicht mehr zurück. Aber fängt trotzdem an zu reden, weil wahrscheinlich der Regisseur gesagt hat, jetzt mach doch mal bitte. Genau, wir haben keine Zeit für die Fummelei. Exakt. Und das Kabel ist weiterhin draußen und sie kommuniziert mit den Jungs unten. Ja, sie versucht, die Funkstörung ist ja da. Ja, gut. An der Stelle. Ja, mir ist dann an der Szene noch aufgefallen, dass sie eindeutig im Hafenbecken rumdümpelt auf dieser Yacht, dass die Typen aber irgendwo auf einem Riff sind, was definitiv nicht im Hafenbecken ist. Also da geht es ja so steil runter. Vor allem, was da an Gewächs ist. Also in keinem Hafenbecken sieht es hoffentlich so aus. Ja. Aber Stichwort Hafenbecken, sind Ölplattformen nicht normalerweise auch weiter draußen? Also in einer Einstellung, wo Cat und Chuck da angeblich an der Unfallstelle sind, ist im Hintergrund halt der Hafen in kurzer Distanz. Stimmt, ja. Aber sie sind ja auch nur am Rande des Quarantänegebiets. Also boah, vielleicht ist das einfach ein sehr weiter Radius, den sie da gespannt haben. Ja. Was denn für Quarantänegebiet? Da ist ja nicht mal Öl. Ja, warum auch? Ja. Nur weil eine Ölplattform. Ich habe den Film übrigens dieses Mal auf Englisch geguckt. Ah, cool. Und da, also mir ist eben ja schon in den O-Tönen aufgefallen, sie übersetzen OIB mit Umweltbehörde. Und im Original heißt es Oceanic Investigations Bureau. Ja, das ist auch wesentlich drastischer. Ja, genau. Also im Prinzip das FBI des Meeres. So ist und es. Da kommt ja diese Ermittlerin Cat auf das Boot von Skipper Chuck. Und das ist halt so, das wird ja an keiner Stelle wirklich in Frage gestellt, dass eine offizielle Ermittlerin, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, dass sie gar nicht offiziell ermittelt, dass die einfach so ein Boot mietet in bar, einfach schwarz, Cash auf Kralle und das einfach, ja, so, ja gut, wenn sie hier die Marke haben, dann weiß ich ja, dann fahren wir jetzt mal besser raus. Frage 1, warum hat sie die Marke noch? Also das ist ja auch schon krass. Richtig, genau. Warum hat sie die Marke noch, wenn sie freigestellt ist? Oder sie sagt ja, sie ist nur freigestellt, aber eigentlich ist sie rausgeschmissen worden, nee, sie wie wir später erfahren. Ja. Trotzdem hat sie die Marke behalten. Aber wenn die alle so professionell arbeiten wie sie, nämlich sich in einer offiziellen Ermittlung erstmal auf Sonnendeck zu legen im Bikini, dann wundert mich gar nichts mehr. Hey, wir kennen uns seit 10 Minuten, ich mache mich mal frei. Ja, genau. Stört sich, wenn ich hier ein bisschen rumchill im Bikini. Warum nicht? Aber und zum Glück, ne, sie kommen ja dann an der Quarantänezone an. Sie hat zum Glück ihre Ermittlungsthermoskanne dabei, mit der sie Wasserproben ziehen kann. Sehr gut. Das war wirklich ein schöne Requisite. Halt einfach so ein Henkelmann, eine Thermoskanne mit ein bisschen Tüdelband drumrum. Ja. Und sie hat das natürlich dann auch noch verknotet und muss das erstmal, eigentlich hätte sie es, glaube ich, viel mehr auseinandertüdeln müssen. Aber der Regisseur hat gesagt, nun mach endlich, wir haben keine Zeit. Genau. Das sieht also alles irgendwie, also um es kurz zu machen, so zieht man keine Wasserprobe. Ich glaube auch nicht. Es sah etwas stümperhaft aus. Ja. Ganz im Gegensatz zu der U-Boot-Kulisse. Die Kommandozentrale von dem U-Boot fand ich sensationell. Ja, da stört nichts dran tatsächlich. Also die könnte sogar echt sein, aber was weiß ich schon. Ja, ne? Genau. Und ich glaube auch nicht, dass der Hai das U-Boot wirklich angreifen wollte. So wie er sich dem U-Boot nähert, wollte der nur kuscheln. Ja, wie so ein bisschen die Hunde, die leichten angedeuteten Kreise laufen, wenn sie aufeinander zugehen. Ne? Genau, und dann schwimmt dann so parallel und reibt sich so ein bisschen an dem U-Boot. Und die gehen ja dann direkt auf Angriffsmodus und dann wird er sauer. Ja. Und dann wollen wir doch mal sehen. Auch. Ja, na klar. Vor allem ist da der Hai zu seinem Glück plötzlich so groß wie das U-Boot. Ja. Also das haben wir damals auch schon besprochen. In nur wenigen Filmen ist der Hai wirklich so unterschiedlich groß wie in den unterschiedlichen Szenen. Ne? Das ist ja wirklich so, wie groß brauchen wir ihn gerade? Alles klar, so groß ist er. Also ein U-Boot ist ja schon groß. Ne? Aber man sieht im Prinzip schon, wie der Regisseur bei dem Animationsteam Rechner sitzt und sagt, nee, zieh ihn mal größer. Ja. So. Man kann sich das sofort vorstellen, wie der sagt, nee, pass mal auf. Und dann klickt er unten rechts an dem Kasten, wo der Hai animiert ist und zieht den einfach so. Genau so läuft weiter. Das. So. Ja. Das ist exakt. Steuerung T, transformieren. Zack, da geht noch was. Deswegen ist er auch so verpixelt, weil der eigentlich nur kleiner gerendert das wird. Das ist es, genau. Ist einfach danach größer. Die hatten ihn einfach in Originalgröße, weißer Hai mäßig, und dann sagt der Regisseur, nee, so geht das nicht. Weißer Hai.svg. Wunderbar. Haben wir das also auch geklärt. Genau. Die eine Frage, die bei dem Film für mich offen bleibt. Oha. Was soll ein Düsenjäger machen, wenn er ein U-Boot sucht, das verschwunden ist? Wie zum Teufel soll er das finden? Ja, aus der Luft. Ja, weil erstmal zwei Dinge. Na? Das ist ganz klar. So ein Jäger ist dafür bekannt, dass er sehr langsam fliegt. Das und U-Boote richtig. Sind dafür bekannt, dass sie in sehr flachen Gewässern sind. Deswegen ist es gar kein Problem, Jörn. Ja. Also, weiß auch nicht, was der da gesucht hat, aber er hat einen Hai gefunden. Ja. Muss man ihm lassen. Ganz fantastisch. Mitarbeiter des Monats. Großartig. Super. Aber die ganzen Leute vom Militär sind solche Dullis, oder? Also ja. Auch die Jungs da am Strand so, schießen. Ja, vor allen Dingen, die stehen am Strand mit dem Meer im Rücken und warten darauf, dass der Hai angreift, um ihn dann mit ihren komischen halbautomatischen Dingern da zu beschießen. Mit den, was weiß ich, wie die heißen. AR-15. Also die vielleicht, hätten sich wenigstens umdrehen können. Vielleicht waren die betrunken, weil sie am Abend vorher beim Bikini-Contest waren. Das der ja auch, ich habe mir hier notiert, dieser Bikini-Contest macht betroffen. Also das ist natürlich auch etwas, was man vielleicht das trifft es so sehr auf den Punkt. Was man vielleicht noch ein bisschen in die Zeit schieben kann. Also heutzutage, glaube ich, wird das keiner mehr so in der Form bringen. Also klar gibt es immer noch überall Wear-T-Shirt-Contest und all solche Dinge, aber die Art und Weise der Kommentare von Dynamite Stevens da, ja, sind ja so objektifizierend, ja, wie nur irgendwas. Ja, also das ist im englischen Original, feuert er sie nur an, ne? So shake it, zeigt mal, was ihr habt und sowas. Okay. Das scheint also eine Sache aus der Übersetzung gewesen zu sein. Der Moderator ist hart drüber, der Contest sowieso. Das, ja, du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Das macht wirklich betroffen. Und vor allem die Konsequenz daraus ist ja auch, also zwei Dinge noch. Erstens, die sind ja schon besonders früh in der Bar, weil sie früh anfangen wollen. Und plötzlich ist Bikini-Contest und zap, sind da 100 Leute. Wo kommen die alle her? Und dann die Konsequenz aus diesem Contest ist ja, dass die Gewinnerin ein Fotoshooting am Strand gewinnt. Erstens sind sie zu zweit und die eine hat eine Schärpe mit Winner und die andere hat eine Schärpe mit Runner-Up. Das ist für mich die absolute Krönung, ein heimliches Highlight, weil Runner-Up auf einer Schärpe ist einfach nur so, dass also ich würde die nicht anziehen. Das ist so nee. Also Runner-Up heißt ja Zweitplatziert im Prinzip. Ja, genau. Und dann hängen die da und machen dies, das. Und dann das Shooting selber am Strand ist ja irgendwie relativ, weil die sind in so einer Felsenbucht. Da sind einfach überall Felsen. Der einzige Ort am Strand, wo halt richtig viele Felsen sind, also eine Scheißkulisse. Dann wird dieses Shooting natürlich viel zu sehr in die Länge gezogen. Ja. Ja. Und der Fotograf geht gar nicht. Alter. Selbst zu 2011er Standards ist das richtig eklig. Ja, genau. Das ist wirklich tragisch in ganz vielen Punkten, wie, also du siehst halt auch, dass der Typ noch nie irgendjemanden fotografiert hat. Ja, so, genau. Wie er sich bewegt, wie er sich verhält, was er für Anweisungen gibt, das ist ein totaler Unfug. Da muss ich selber kein Fotograf für sein, um das zu erkennen. Das ist einfach scheiße. Dann sind sie ja an einer Stelle, also abgesehen, also zur Kulisse einmal noch kurz, das ist halt, glaube ich, der eine Strandabschnitt, für den sie eine Drehgenehmigung hatten. Ja, ja. Weil alles da in diesem Areal stattfindet, was am Strand sich abspielt. Auch nachher mit dem Militär und so findet genau. Auch alles in dieser alles statt. Genau. Richtig. Alles mit diesen Felsen im Hintergrund. Das sind auch alles die identischen Felsen. Das ist alles vollkommen klar. Und dann sagt er ja, okay, dann, wenn ihr euch jetzt, also dann will er sie ja dazu bringen, dass sie sich küssen. Was auch so maximal unprofessionell ist. Ja. Machen sie dann entsprechend auch nicht. Und er sagt, ja, okay, dann lass uns mal ein bisschen was mit Sand im Hintergrund machen, anstatt immer nur mit Wasser. Die tauschen also sozusagen die Position, sie rotieren einmal rum und dann sehen die Mädels hinter ihm ja schon diese riesige Flosse von dem Hai, wo man halt auch schon erkennt, also das ist so schlecht da reingerendert, dass das Wasser viel flacher ist, als dass der Hai da jemals so schwimmen könnte. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch seine Schwanzflosse zu sehen sein müsste, aber Details an der Stelle. Und sie sind natürlich vollkommen zu Recht schockiert, weil da eine wohnhausgroße Haifischrückenflosse aus dem Wasser ragt. Und er reagiert nur damit, dass er sagt, ist es so schwer, am Strand zu stehen und gut auszusehen? Ja. Und das qualifiziert ihn einfach zum Mitarbeiter des Monats. Wenn du absolut. Fragst. Und dann noch der Spruch, der aus unserem Intro war, ist doch nur ein Hai, der kommt schon nicht an Land. Und übrigens in der Szene, genau in der Szene, wo die beiden so schockiert aufs Wasser gucken, war, die fand ich einfach mega gut, habe ich einen Screenshot gemacht, den tun wir hier in die Folge rein. Auf jeden Fall. Weil der beschreibt den kompletten Film. Der beschreibt auch unsere Gesichtsausdrücke beim Gucken. Tatsächlich, genau. Ich bin die mit Runner-Up. Natürlich. Oder mit seinem geilen Hut oder seinem türkisen Tanktop oder weiß ich nicht. Also alles und die Kulisse. Typen. Alles an dem Typen. Unfassbar. Wahnsinn. Übrigens, seine kurze Hose ist im selben Muster wie sein Hut. Wir haben immerhin irgendwas gefunden, was zusammenpasst in dem Film. Der Typ geht gar nicht. Ja. Sehr schön finde ich dann natürlich auch so dieses ganze Aufarbeiten der, ne, der gescheiterten Anbandlungsversuche zwischen Kaylee und wie hieß er noch wieder, Greg? Greg. Wie konntest du nur? Und Taylor sagt dann so, ja, es ist einfach passiert. Auf einmal hatte ich eine Zunge im Mund, was soll ich denn machen? Und dann stehen sie da und sind gerade noch dabei. Und das ist ja so der finde ich, dann der Schlüsselmoment. Der Hai snackt sie weg. Und am nächsten Morgen kommt Greg zur Arbeit, wie immer zu spät, aber trotzdem, ne, deswegen wundert er sich ja überhaupt. So, er kommt zur Arbeit und keiner ist da, der ihm sagt, dass er zu spät ist, dann muss doch irgendwas nicht stimmen. Und er guckt so rum, 30 Sekunden, nachdem er das Fernglas an den Augen hat, sieht er halt dieses furchtbar, furchtbar beschissen animierte Glitzern von diesem Armband, was er ihr da geschenkt hat. Das ist auch noch furchtbar, wollen wir ehrlich sein, das sieht auch richtig scheiße aus. Alles daran ist kacke. Und wie sie sich darüber auch gefreut hat, am Vorabend in der Bar war auch. Naja, gut. So, mit diesen Rettungsschwimmern, da sehen wir zum ersten Mal, dass der Hai an Land kommen kann. Und wie er das tut. Genau. Da wollte ich, deswegen ist für mich eine Schlüsselszene. Tatsächlich, aber sonst sind da in dieser Szene nicht sonderlich viele Schlüssel. Also, weil. auch keine logischen Schlüssel. Die Story mit diesem Rettungsschwimmer ist unnötig. Trio nimmt so viel Platz weg und ist dann einfach vorbei. Also, das ist so, das Egalste, was passieren kann. Und ich habe mich auch gefragt, lieber Greg, du warst ja mit diesen beiden Damen in der Bar und die eine hat Geburtstag angeblich und bei der anderen hast du rumgeknutscht. Beide sind abends irgendwann weg. Also, und er sucht erst am nächsten Morgen nach denen. Also hat er sich denn an dem Abend nicht schon mal gewundert, wo die denn jetzt irgendwie sein mögen? Also wenn ich mit zwei Personen weg wäre und beide irgendwann einfach verschwinden. Ja. Die eine sehr spontan. Die eine, die gerade noch auf die Bühne gesprungen ist, da ein Striptease bis auf ein Bikini hingelegt hat und auf einmal verschwunden ist mit ihren Klamotten. Exakt. Und die andere, die ihr hinterhergelaufen ist, sucht er erst am nächsten Tag bei der Arbeit und wundert sich. Also schon mal, Greg, guter Mann. Ja, der hat wahrscheinlich eine von den Runner-Ups noch kennengelernt an dem Abend. Ja, genau. Ja, sowieso. Ja, und dann kommen wir ja zu Wade und den Recherchen seiner Firma. Ja. Mit Christopher Lee. Mit Christopher Lee. Der sieht wirklich so aus. Der sieht wirklich so aus. Das fand ich wirklich beeindruckend, wie man das zusammenbekommen kann. Aber okay, es hat funktioniert. Der Typ gibt Wade dann den Hinweis und dann sucht er irgendwas, um sie fertig zu machen, um sie anzugreifen. Und das findet er ja dann auch, ist ja auch relativ leicht. Wahrscheinlich hat sie das irgendwo bei Facebook geschrieben. So professionell, wie sie immer engagiert. Und dann kriegt er diese Unterlagen, das fand ich total toll im Original, ich weiß gar nicht, was er in der deutschen Übersetzung sagt. Er liest diese Unterlagen durch, findet also die Schwachstelle, schickt seine Sekretärin los, um das Geld zu holen und dann guckt er so mehr oder weniger in die Kamera und sagt, if only I had a mustache to twirl. Ja, sagt er im Deutschen auch, wenn ich bloß einen Schnauzbart hätte, um an seinem Ende zu zwirbeln. Ja, fantastische Übersetzung an der Stelle. Absolut. Und fühllich, muss ich sagen. Also, ja, natürlich, klar. Manchmal wünschte ich mir, mein Schnauzbart wäre länger, damit ich an ihm zwirbeln könnte, während ich nachdenke. Oder irgendeinen geheimen, bösen Plan schmiedest. Ja, was ich ja sehr häufig tue. Das ist bekannt. Ich habe noch eine schöne Szene, die mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und zwar gegen Ende, als sie da am Strand mit dem Militär sind. Also quasi der letzte Morgen des Films. Ja. Wo dann Chuck und Cat mit ihrem Pickup ankommen und da diese riesige Box vom Pickup. Also müssen Sie sich vorstellen, das ist ungefähr so von der Größe her die Tieftöner auf einem Riesenfestival von der größten Bühne. Die größte Bühne beim Wacken Open Air. Unter der Bühne stehen die Tieftöner. Ungefähr so groß ist diese Box. Also wirklich so amtliche 1,30 hoch oder so, ja. Und die hieven sie da zu zweit von der Ladefläche. Solche Boxen haben meistens die Eigenschaft, dass sie verhältnismäßig schwer sind. Aber ich sag dir, dieses Ding ist mega leicht und sie mussten im Film so tun, als wäre das Ding mega schwer. Es gelingt ihnen aber nicht die ganze Zeit, weil teilweise ziehen sie das Ding halt einfach nur mit einer Hand über den Strand. Und sie, Cat, so eine schmächtige Frau. Dieses, du siehst halt, wie diese Sperrholzplatten so sich bewegen. So, das Styropor ist, maximal. Ja, da ist nichts stabil an dem Ding. Und diese Tieftöner sind, also die sind richtig, richtig doll stabil normalerweise. Ja, zu Recht. Und sie hebt das Ding so leicht von, also so eine schmächtige Frau auf der Ladefläche, so, ja, nimmst du entgegen? Ja, super, klasse. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Da brauchst du eigentlich einen Kran für, Junge. Ach Gott, Gott, Gott. Und dann natürlich auch der UKW-Empfänger, der dazu gehört. Klar. Das ist einfach ein Radio, ein ganz normales, mit so einem Radiokassetten-Ding, was man halt früher mit am Strand hatte. Und das hatte offensichtlich noch irgendjemand in der Garage stehen von aus den 90ern. So sieht es nämlich aus. Absolut. Er drückt ja dann, also während er so tut, als würde er auf der Rückseite die Kabel von dem Tieftöner an das Radio anschließen, sind vorne irgendwelche Tasten gedrückt, die auch klemmen. Und er dreht das dann auch so um und drückt da drauf rum, um das zu lösen. Aber da bewegt sich auch nichts mehr. Das ist einfach komplett Schrott, dieses Ding. Das sieht man in jeder Sekunde, die das Teil im Bild ist. Das ist einfach Blödsinn. Fantastisch. Ja, meine Highlights sind damit abgefrühstückt tatsächlich. Ja, ich habe noch Hai versus Düsenjäger. Ja. So dass er sich halt aus dem hüfthohen Wasser in die Luft schwingt, um den Düsenjäger im Flug aus der Luft zu fischen. Also ich habe keine Ahnung, wie schnell so ein Düsenjäger und normalerweise unterwegs ist. Aber langsam sind die alle nicht. Und der Hai ist so groß wie ein U-Boot, müssen wir nochmal kurz festhalten. Der Hai ist so groß wie ein U-Boot und er springt und entsprechend eben wendig. Mehrere hundert Meter hoch. Einfach mehr oder weniger aus dem Stand, denn der hat definitiv an der Stelle keine Chance, Anlauf zu nehmen. Und letztlich, was das für ein motorischer und kognitiver Prozess ist, beispielsweise einen Ball aus der Luft zu fangen, das muss man sich ja mal überlegen. Was muss man da alles tun, um auch wirklich diesen Ball fangen zu können? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Hai unter Wasser ist und so mit perfektem Timing hochspringt, dass er den Düsenjäger zu fassen kriegt und den dann auffressen kann, weiß ich nicht, Digga. Meinst du, es ist ein bisschen übertrieben, oder was? Ja, also müsste man nochmal fragen mit jemandem, der sich damit auskennt, vielleicht. Also eigentlich müssen wir uns damit auskennen, weil die erste Aufnahme zu diesem Film haben wir am 20.04.2015 veröffentlicht. Haben wir uns die gleiche Frage gestellt? Nee, aber das ist einfach 9,5 Jahre her und ich bin davon gerade, ich habe nämlich gerade ich habe meine Notizen gerade geschlossen und in dem nächsten Reiter, der auf meinem Browser offen war, ist noch die Folge auf unserer Webseite, HAP004, und da sehe ich gerade das Datum der Veröffentlichung und das hat mich gerade überhaupt nicht losgelassen. Seitdem haben wir auch 90 andere Folgen veröffentlicht, merkst du das? Wir nehmen jetzt 94 auf. Ja, das ist übel. Ja, wir sind bald dreistellig, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ja, genau, richtig. Fun Fact übrigens noch zu dem Film. Los. Der vom letzten Mal, das hast du damals rausgefunden. Das war der erste Film, der bei den Schläferz jemals ausgestrahlt wurde. Genau. Und das war gleichzeitig die deutsche Erstausstrahlung. Ja. Mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung in Deutschland. Wahnsinn. Ich habe einfach nur noch so zwei, drei Fragen, die ich geklärt haben wollen würde. Klar, unbedingt, ja, ja. Der Hai stört ja sämtliche Funkfrequenzen. Und sie sagen ja auch, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Dann wissen wir, wann der Hai angreift. Jeder der Soldaten am Strand, die alle nicht aufs Wasser gucken, sondern auf den Strand, hat so einen Funkempfänger im Ohr. Ja. Und trotzdem ist es Cat, die alle warnt, der Hai kommt, ich höre hier Geräusche im Radio. So, hier stimmt was nicht. So, das ist schon mal Punkt 1. Okay, kann ich noch gerade drüber sind keine wegsehen. Profis, ja, das sind keine Profis. Ja, die arbeiten sogar Militär. Genau. So, und dann haben sie aber den genialen Plan, dass sie dieses Radio mit C4 bestücken, damit, wenn der Hai das frisst, warum auch immer das tun sollte, denn das ist ja nur der Empfänger und nicht der Sender. Er mag ja keine Sender. So. Also warum, ne? Angenommen, er frisst dieses Radio mit dem C4, dann benutzen wir einfach diesen, Achtung, Funkempfänger, um die Explosion auszulösen. Klar. Hä, wie würdest du das denn machen, Jörn? Nee, ich frage mich nur, wie das funktioniert. Ist doch egal. Das ist super stark. Ach, Himmel. Also, ja, wie eingangs schon gesagt, also der Film ist großartig, der ist komplett bescheuert und das wissen auch alle, die wissen, dass sie in dem Film sind. Ja. Die anderen haben es vielleicht durch die DVD oder die Erstausstrahlung bei Schläferz erst mitbekommen, dass sie in dem Film überhaupt zu sehen sind. Ja, genau. Hey, das waren wir in unserem Urlaub. Die wissen alle, dass das bescheuert ist und keiner nimmt das so wirklich ernst. Das finde ich eigentlich schön. Aber sie spielen ganz ernst. Ja, teilweise. Mit ganz, ganz ernstem Gesichtsausdruck. Und diesen Wade, den sehen wir doch noch in einem anderen Film. Wie hieß der denn? Da ist er aber ein Umweltschützer. Verdammt, den haben wir später beschlossen. Hier, Shark, der so lang war. Irgendwas mit Shark, oder? Ja, irgendwas mit Shark. Ich komme drauf. Ich verlinke das, wo wir den John Schneider heißt der Schauspieler. Ja. Und den müssten wir dann als Hashtag in den Shownotes haben. Zum Beispiel, genau. Medial vorher. Ich bin gerade bei IMDb. Hier wird live gegoogelt. Super Shark und Shark Swarm, Angriff der Haie. Richtig. Da spielt er nämlich dann auch mit. Und ich meine, da ist er ein Naturschützer eher. Der sich gegen die blöde Ölfirma wendet, die da irgendwie zu tief bohrt und die Haie verrückt macht. Irgendwie sowas. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, worum es in Shark Swarm ging. Aber er spielt da auf jeden Fall mit, ja. Und heißt dort Daniel Wilder. Aber viel mehr weiß ich über diesen Film auch nicht. Ja, ach. Da gibt's auch nicht viel zu berichten, glaube ich. Wir haben letztes Mal auch schon gesagt, dass es 82 Minuten sind. FSK. Boah. Irgendwas. FSK 16. DVD gibt es übrigens mit Wendecover. Ich bin ein großer Fan, nicht nur von DVDs und Blu-Rays, die man physisch ins Regal stellen kann, sondern auch von Wendecover-DVDs, weil ich diesen FSK-Hinweis so nervig finde. Achso, dann sind die Rücken sauber, ne? Genau, richtig. Du kannst einfach das Cover rausnehmen, umdrehen und dann hast du das einmal ohne diesen FSK-Hinweis. Und das finde ich total schön. Das ist, also da haben sie so ein bisschen Aufwand gemacht und den zumindest die DVD schön designt. Klasse. Ja, wunderbar. Was ich da alles verpasse, dadurch, dass ich keine DVDs sammle. Ja. Wieder was gelernt. Schlimmes Leben. Ja, aber echt. Gut, mein Lieber. Schön. Herzlichen Dank. Das war toll. Das war schön, dass wir das nochmal gemacht haben. Ja. Ja, also es hat, also so bescheuert es war, es hat dann trotzdem wieder Spaß gemacht, den Film nochmal zu sehen. Genau. Echt toll. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne Restsommerpause und wir hören uns dann im September wieder. Wünsche ich dir auch. Und lass das Radio aus, mein Lieber. Besser ist. Jo, tschüssi. Tschüss.